Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, den Satz, den wahrscheinlich keiner von uns mehr hören kann, es hat nicht sollen sein. Nach dem Spiel gegen Real Madrid, dem ja, unglücklichen, verdienten, wie auch immer, werden wir klären, Ausscheiden gegen die Königlichen. Darüber spreche ich unter anderem mit Bodo Nies vom Fenneck, er war in Madrid live dabei. Ja, und was heißt das für die Zukunft, für die Entwicklung des VfL? Darüber rede ich mit Sportkultmoderator Uli Potowski. Ja, und dann ist natürlich noch Thema Werder Bremen, der Nordgipfel, das Nordderby. Darüber spreche ich mit Werder-Vereinslegende Frank Ordenewitz. Europapokal, Europapo. Die Rubrik, ja, die müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal einmotten, nachdem wir ausgeschieden sind gegen Real Madrid. Ja, klar, traurig, schade. War irgendwie mehr drin gefühlt oder auch irgendwie nicht gefühlt. Klar, wenn man mit einem Torunterschied ausscheidet, dann ist es immer irgendwie knapp und ärgerlich. Unterm Strich muss man sagen, dass das Rückspiel bei Real ja verdient verloren ging, wahrscheinlich auch in dieser Höhe verdient verloren ging, weil wir es ja schlicht und ergreifend nicht geschafft haben, nochmal so aufzutreten wie im Hinspiel. Ich habe drei Sachen ausgemacht. So gerade spielerischer Natur, taktischer Natur, die aus meiner Sicht zur Niederlage geführt haben. Zum einen, ja, hat Madrid alle Schwächen aus dem Hinspiel abgestellt gehabt. Das gilt insbesondere für die Außenverteidiger, die wesentlich besser standen als im Hinspiel. Man hat die Räume viel besser zubekommen, man hat wenig angeboten an Kontern, dass man schnell in die Lücken hätte stoßen können von Wolfsburger Seite aus. Aber die Madrilenen haben auch viel mehr gearbeitet als im Hinspiel. Da war mehr ja, der Wille da, Gras zu fressen, tatsächlich auch die Räume zuzulaufen, insbesondere auch von den Mittelfeldspielern. Aber auch die Offensivkräfte haben aus meiner Sicht ein bisschen besser gearbeitet. Es gingen sehr, sehr viele zweite Bälle an Real. Balleroberungen waren relativ schnell wieder weg von Wolfsburger Seite aus. Ja, das war so ein bisschen ein Punkt, der mir da aufgefallen ist. Und dann als zweiter Punkt, ja, dass der VfL kaum Zugriff bekommen hat. Wenn denn Ballgewinne, so selten sie denn da mal waren, passiert sind, dann wurde relativ unpräzise hinten rausgespielt. Ja, nicht wach genug, irgendwie hatte ich so den Eindruck, gerade wenn der Ball da mal geklärt wurde hinten, dann war Real immer irgendwie ein Schrittchen schneller, nicht aggressiv genug in vielen Fällen. Ja, Maxi Arnold hat da mal hingelangt, dafür gab es dann auch gleich Gelb, das war jetzt auch kein Startschuss, dass man sagen könnte, jetzt hauen wir da nochmal richtig zwischen. Ja, und natürlich der Ausfall von Julian Draxler, ja, sozusagen nicht zu kompensieren, was so ein bisschen Kreativität ausmacht, was vielleicht so ja auch die Möglichkeit für schnellere Konter hätte ja eröffnen können. Das sind alles so Faktoren, die mir als zweiten Punkt aufgefallen sind. Und natürlich dann das dritte, ja, brutal effektiv, die individuelle Klasse. Ronaldo, ich meine, aus meiner Sicht hat er nicht gut gespielt, aber er hat halt die Tore gemacht und ja, ist Real sozusagen mit herausgespielten Chancen auch nicht gerade geglänzt. Das erste Tor, ein abgefälschtes Scheißding. Ja, muss nicht sein, Maxi vorher mit dem Fehlpass. Es ehrt ihn, dass er sich hinterher hinstellt, total zerknirscht und sich entschuldigt dafür. Also es gibt aus meiner Sicht da keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen, weil dass wir so eine hervorragende Ausgangsposition überhaupt hatten, lag ja auch mit an Maxi. Aber das zeigt, wie er ja auch an dieser Niederlage zu knapsen hat, wie er versucht, alles reinzuwerfen in solche Spiele und deswegen da auch höchsten Respekt dann hinterher sich zu stellen und zu sagen, ja, war mein Fehler, war alles scheiße. Aber nichtsdestotrotz, das wurde dann halt brutal auch ausgenutzt mit diesem abgefälschten Ding, was dann Ronaldo sozusagen noch reinschieben muss. Ja, bei dem zweiten, eine Standardsituation, die, glaube ich, ja, Wolfsburg gehört in der Liga zu den Mannschaften, die mit am wenigsten Tore nach Eckbällen bekommen haben. Ja, diesmal war es dann halt mal so weit. Auch doof, aber auch nur doof, weil ja, das eine gute einstudierte Variante letztendlich war. Auf dem kurzen Pfosten, haha, es hat es ja noch nie gegeben bei Real Madrid, Ironie-Modus aus. Dass Ronaldo da hingeht, ist ja jetzt auch nicht so unbekannt. Ja, und das dritte Ding, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Also wieder geht ein individueller Fehler von Luis Gustavo. voraus. Er versucht ihn zu reparieren. Es gibt den Freistoß und dann, ja, in 99,9% der Fälle geht das Ding in die Mauer, weil der halt scheiße geschossen war. Aber nein, ausgerechnet da in der Lücke, und da können mir auch alle Medien, die jetzt irgendwie von Legendenbildung, der Torwart hätte da irgendwas geflüstert oder so, können mir meinen Buckel runterrutschen. Das ist nicht der Fall gewesen. Normalerweise, ja, fällt das Ding nicht. Und ja, dann sieht die Sache zumindest so aus, dass man immer noch eine Chance gehabt hätte. So hat man dann nicht das Gefühl gehabt, dass da letztendlich noch was geht. Aber letztendlich Champions-League-Saison, ja, wenn das so gut gelaufen wäre in der Liga, dann würden wir jetzt nicht auf Platz 8 stehen. Und ähnlich hat es auch Dieter Hecking bewertet. Ich glaube, wir haben uns das absolut verdient, dass wir heute spielen durften. Ja, wir haben in der Gruppenphase nichts anbrennen lassen. Wir sind souverän gegen Gent weitergekommen. Ja, obwohl es nicht ganz rund läuft in der Liga. Ja, wir haben viele Probleme in diesem Jahr. Ja, da hat sich die Mannschaft trotzdem in der Champions League, ist über sich hinausgewachsen, das muss man so sagen. Im Hinspiel, denke ich, ein denkwürdiges Spiel für den VfL Wolfsburg abgeliefert. Heute hat es ein bisschen gefehlt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist genau das, wo Klaus und ich, denke ich, analysieren werden. Ja, und wir werden versuchen, das, was uns noch fehlt, weiter an dieser Mannschaft oder dieser Mannschaft herzuzuführen, ja, um dann eben weiterhin irgendwann wieder solche Abende wie heute zu erleben. Und die Mannschaft kann, was die Champions League angeht, absolut mit erhobenem Haupt heute hier aus Madrid wegfliegen. Sie hat eine fantastische Runde gespielt in der Champions League. Und wie gesagt, dafür gibt es absolut Komplimente von meiner Seite. Ja, Kompliment muss ich wirklich auch sagen. Champions League-Saison aller Ehren wert, nach der langen Abwesenheit und dann tatsächlich auch durchzumarschieren. Und ja, knapp mit einem Torunterschied gegen Real Madrid zu scheitern, ist keine Schande. So richtig freuen oder richtig bewerten im positiven Sinne kann man das natürlich so kurz nach dem Spiel noch nicht, finde ich. Da überwiegt auch bei mir persönlich noch ein bisschen die Enttäuschung. Man hat sich da schon ein bisschen mehr versprochen, oder man hat zumindest eine Woche lang geträumt, dass das Wunder tatsächlich möglich ist. Wäre auch eine Riesensache gewesen, aber so ist es nun mal, hilft kein Klagen und so weiter. Jetzt, wie hat Klaus Allofs gesagt, jetzt setzen wir einmal aus und dann, bei Mensch, ärgere dich nicht, und dann spielen wir wieder mit in der Champions League, dann geht es irgendwie weiter. Ja, wollen wir das hoffen, dass das passiert. Nichtsdestotrotz, Thema Madrid, wie war es denn für die Fans? Wie wird das denn bewertet? Und darüber möchte ich reden, auch mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Und einer von den vielen Fans, die mitgereist sind aus Wolfsburg nach Madrid, ist Bodo Nies vom Fennec in der Nordkurve. Hallo Bodo. Hi, Lenny, grüß dich. Komm, Hand aufs Herz, wie groß ist die Enttäuschung? Naja, also die steckt im Moment noch ziemlich tief, das ist definitiv so, weil man war ja irgendwie ziemlich dicht dran. Aber wenn man dann den Strich drunter zieht und sagt, wir sind 3-2 ausgeschieden, dann muss man natürlich wieder das Positive rausziehen und sagen, ja, wir waren eben dicht dran. Ging das vielen Fans so wie dir von deinem Eindruck her, oder war man da sehr, sehr todtraurig im Block? Nee, ich hatte das Gefühl, so im Großen und Ganzen waren die meisten dann halt doch irgendwie auf dem Trip, dass sie sagen, Mensch, wir haben doch unheimlich was erreicht, wir haben Schlagzeilen gemacht, wir haben doch einige ausgeschaltet, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Und insofern ziehen alle eigentlich ein positives Gesamtfazit unter die Champions League-Saison. Dann erzähl doch mal für diejenigen, die nicht mit dabei waren, wie war das Erlebnis? Mythos Real, Bernabeu-Stadion, das ganze Paket? Ja, wir waren ja schon Tag vorm Spiel da und hatten dann die Gelegenheit, auch beim Abschlusstraining teilzunehmen. Und das ist es schon mal so, man hat viel von dem Stadion gehört, und wenn man dann so drauf zukommt, ist es von außen eigentlich gar nicht so gewaltig, wie man sich das irgendwie vorstellt. Dann hatten wir die Gelegenheit, halt wie gesagt, zum Abschlusstraining zu gehen. Dann kommst du also von der Straße rein, gehst ein paar Stufen runter, gehst nochmal ein paar Stufen runter, kommst dann in dieses Stadion und stellst fest, du bist gerade irgendwie auf Höhe, Umlauf unserer Arena. Das heißt, dieser komplette Unterrang liegt erstmal unterhalb vom Straßenniveau. Dann kriegst du also erstmal so ein Gefühl dafür, warum es drin viel riesiger ist, als es von draußen erscheint. Und am Spieltag selber hatten wir ja, ne, wie das halt immer so ist, als Gästefan bisher irgendwie unten unterm Dach. Als wir da dann reingekommen sind, habe ich so, also ich habe ja schon das eine oder andere Stadion erlebt und auch steile Treppen. Aber das, was ich da erlebt habe, da braucht man erstmal eine Weile, um sich mit dem Gefühl anzufreunden. Ich habe dann vorhin mal spaßeshalber bei Stadionwelt geguckt. Die schreiben also tatsächlich, dass es eine Neigung von fast 45 Grad ist auf dem Oberrang. Welches Erlebnis, welche Erfahrung, welche Eindrücke nimmst du persönlich mit? Naja, also zum einen ist es tatsächlich mit fast 3000 Leuten europäisch auswärts, das hat man natürlich in der Form noch nicht. Das war schon irgendwie ein geiles Gefühl. Und okay, wir hatten auch irgendwo so unsere Phasen, wo wir dann mal geschockt waren, so nach dem 2-0 oder so. Aber der Support war gut und die haben alle mitgemacht. Von daher, das ist natürlich ein Ding, was aus unserer Sicht definitiv hängen bleibt. Aus Gesamtsicht muss ich sagen, also so fast 80.000 Leute gegen sich, die pfeifen wie die Geisteskranken. Also das ist schon ziemlich heftig. Das hat schon richtig in den Ohren wehgetan. Das war ja auch Thema rund um die Übertragung. Wie hat sich denn die Mannschaft in Anbetracht dessen, dieser Hexenkesselstimmung, geschlagen? Naja, ich denke, dass insgesamt natürlich irgendwie der Wille zwar da war, aber irgendwie so die letzte Verbissenheit irgendwie gefehlt hat. Wenn ich nur daran denke, dass ich zum Beispiel Maxi Arnold als sehr schlecht gesehen habe in dem Spiel, dann denke ich mal schon, dass der eine oder andere doch wieder mit dieser Atmosphäre arg zu kämpfen hatte und dass das, ja, ich will nicht sagen, dass sie Schiss hatten, aber letztendlich ist es doch so, das prallt ja nicht an einem ab. Ja, und wenn ich dann so Dinge mitkriege wie man nimmt also mal die doppelte Anzahl von Ordnern mit nach Madrid, weil man einfach davon ausgeht, dass da nachts noch irgendwelche Störaktionen laufen oder solche Geschichten, das muss man ja erstmal wegstecken, wenn man solche Erfahrungen halt noch nicht gemacht hat. Und ja, davon haben wir ja doch den einen oder anderen noch in der Mannschaft. Welche Auswirkungen, glaubst du, wird das Spiel auf den Rest der Saison haben? Ich weiß nicht, ob dieses Spiel jetzt Auswirkungen auf den Rest der Saison hat, aber ich erwarte mir nicht mehr viel. Also so leid mir das tut, ich habe in den Spielen gegen Mainz oder Leverkusen, wo es letztendlich dann so um die Chance ging, den europäischen Wettbewerb vielleicht nochmal klar zu machen, da hatte ich immer das Gefühl, die Gegner wollten es irgendwie mehr als wir. Und insofern, klar ist beim Restprogramm nochmal der ein oder andere bei, wo man sicherlich auch nochmal einen Dreier einfahren kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Tabelle im Moment vor uns stehen, sich das noch nehmen lassen. Hier im Wölferadio wurde ja auch immer wieder diskutiert die Saison, dass sehr viel Unruhe da gewesen ist, auch immer Fankultur wurde diskutiert, die Vorfälle in Hannover, dann die Kollektivstrafen, die verhängt wurden, da ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Unruhe. Wie hast du diese ganzen Geschichten wahrgenommen als jemand, der auch jetzt beim Fan-Eck sehr, sehr nah dran ist an den Fans? Nee, das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich beschäftige. Ich meine, du hast ja auch richtig gesagt, wir sind im Fan-Eck, das heißt, wir sind auch ein Anlaufpunkt für andere Fans in der Arena und wir diskutieren natürlich da auch. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass die anderen Fans da hinkommen und mal irgendwie einen Schal oder einen Button kaufen, sondern da wird auch diskutiert und da werden auch über diese Dinge diskutiert. Und unterm Strich ist es, glaube ich, so, dass wir alle einer Meinung sind. Also so Leuchtraketen wie in Hannover geht gar nicht. Aber Kollektivstrafen geht genauso wenig. Und irgendwo in der Mitte wäre der richtige Weg. Aber nun, da müssen halt einige Leute wahrscheinlich tatsächlich nochmal miteinander reden und sich wieder an einen Tisch setzen. Da ist im Moment, glaube ich, einiges ziemlich festgefahren. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt vom Verein auch ja das zum Beispiel das neue Rahmenprogramm für die Fans, was da angeboten wurde im Zuge des Mainz-Spiels. Wie bewertest du das? Ja, also da ist ja im Moment wieder, also jetzt mal von den Strafaktionen und den Kollektivstrafen, wo offensichtlich einiges nicht so gut läuft, gibt es ja an anderer Stelle, denke ich mal, im Moment wieder regen Austausch und wo man sich eben auch über neue Ideen unterhält. Und auch diese Geschichte mit dem Rahmenprogramm ist ja etwas, was irgendwo von den Fans gekommen ist. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das ganz gut angenommen wurde und dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Wobei es natürlich auch da wieder zwei Seiten gibt. Ne? Also auf der einen Seite verflucht man den Eventcharakter, den die Fußballspiele immer mehr kriegen. Auf der anderen Seite macht man jetzt solche Geschichte mit Band auf Bühne und mit Rahmenprogramm außenrum, was ja letztendlich auch nur ein Event zusätzlich ist. Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ein Angebot, was es ja schon viele Jahre gibt, was du ja auch betreibst, ist das Fan-Eck. Wenn du jemanden, der das gar nicht kennt, auch von einem anderen Verein oder jemand, der noch nie da war, das beschreiben müsstest, in knappen Worten, wie würdest du das machen? Na, wenn ich das beschreiben wollte, dann würde ich immer ziemlich weit ausholen, nämlich bereits schon in die Planungen der Volkswagen Arena. In der Planungsphase der Volkswagen Arena hat man auch sehr, sehr viel mit den Fans gesprochen. Und es gab viele, viele gute Ideen, von denen manches umgesetzt wurde und anderes nicht. Ein Ding, was man damals gewünscht hat sich von Fanseite, war eben ein Raum innerhalb der Arena, ein Raum, der während der Spieltage genutzt wird, der für Fanaktionen da ist und als Anlaufpunkt für die Fans dienen soll. Und der ist mit der Eröffnung der Arena, ist dieser Raum eben halt in Betrieb gegangen. Und das ist das Fan-Eck. Das ist also innerhalb der Nordkurve ein Anlaufpunkt, wo man sich mit seinen Problemen oder mit seinen Ideen eben auch melden kann. Und wo wir jetzt aktuell, Heike und ich, die das seit 12 Jahren inzwischen, glaube ich, machen, mehr oder weniger alleine, wo wir diese Dinge auch gerne aufnehmen und auch weiterleiten. Es ist immer der große Grundsatz gewesen, das, was wir da tun, ist von Fans für Fans. Das heißt, wir verkaufen auch Fanartikel, die von anderen Fanclubs zum Beispiel gemacht werden. Oder Bücher. Ich kenne da zum Beispiel eins. Ja, Lenny, hast du natürlich völlig recht. Bücher auch. Gott sei Dank gab es da ja in der jüngsten Vergangenheit einige über unseren Verein und die haben wir natürlich auch angeboten. Klar. Und wie gesagt, das Fan-Eck ist über die Jahre, hat sich das immer mal wieder in die eine oder andere Richtung verändert. Nur Heike und ich machen das gerne und auch gerne weiter. Und wir haben auch immer wieder neue Ideen. So machen wir ja eben seit auch noch ein paar Jahren machen wir jetzt dieses Tippspiel an Spieltagen. Da können die Fans dann für 1 Euro tippen und die Einnahmen, die wir dann haben, gehen immer zu einem wohltätigen Zweck am Ende der Saison. Und da wir dann auch über die Fanbeauftragten ganz guten Draht haben zu den Spielern, kümmert sich meistens der Marcel Schäfer darum, dass wir dann auch immer irgendwelche Dinge aus der Mannschaft kriegen, also Schuhe, Trikots, was weiß ich. Das sind natürlich dann auch geile Preise für diejenigen, die da den richtigen Tipp abgegeben haben und das Losglück hatten, dann ausgelost zu werden. Ja, super Sache. Letzte Frage, wenn wir jetzt mal Wunschkonzert spielen, du könntest dir irgendwas wünschen rund ums Fan-Dasein, Umfeld, Verein etc. Wenn es da irgendwas zu verbessern gäbe, was wäre das? Oh, ich glaube, da würde ich jetzt mal so ein ganz aktuelles Ding aufgreifen, wo ich gar nicht weiß, wo sich das jetzt im Moment hin entwickelt. Es gibt immer wieder Anregungen seitens der Fans, die dann umgesetzt werden sollen, wo aber irgendwie was schief läuft. Also im Moment höre ich von vielen Leuten, auch jetzt in Madrid, als wir unterwegs waren, dass deren Dauerkarten gekündigt wurden. Das ist auf der einen Seite, kann ich mich erinnern, eine Forderung von Fans gewesen. Also so nach dem Motto, ich kaufe mir eine Dauerkarte, pick mir aber nur meine 3, 4 Spitzenspiele raus und den Rest bleibe ich schön zu Hause. Die Leute wollte man ja irgendwie raushaben, weil man sagte, da gibt es ja andere, die hätten gerne eine Dauerkarte und würden auch regelmäßig kommen. Jetzt passieren aber im Moment offensichtlich so Dinge, die eigentlich keiner gewollt hat. Also ich sag mal als Beispiel, da hat jemand eine Dauerkarte für sich und eine zweite für seinen Sohn und nun ist die vom Sohn nicht ordnungsgemäß für so und so viele Spiele ausgenutzt worden. Jetzt wird beiden die Dauerkarte gekündigt. Also da ist irgendwie wieder, die Idee war gut, in der Umsetzung meines Erachtens nach scheitert es da irgendwie gerade wieder. Da ist irgendwie läuft das nicht so, wie sich das alle vorgestellt haben. Und das sind so Dinge, wo man sicherlich nochmal was verbessern kann, wo man dann vielleicht irgendwie von der gemeinsamen Idee, die da irgendwo existiert, dann noch ein bisschen auch in die Detailplanung noch gemeinsam vorgehen sollte, damit solche Dinge halt vielleicht da nicht mehr passieren. Also das kocht gerade im Moment hoch. Ich weiß noch nicht, wo das endet und wie viele Leute da tatsächlich von betroffen sind. Aber ich habe es jetzt schon an vielen Stellen gehört, auch von Leuten, wo ich sagen kann, ja, der war also definitiv bei, weiß ich nicht, bis auf 2 Spielen immer bei uns im Fan-Eck und dem wird jetzt die Dauerkarte gekündigt. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Ja, wichtiges Thema. Verspreche ich jetzt schon mal, werde ich mich mit dem Wölferadio auch auseinandersetzen. Werde mich mal drum kümmern. In einer der kommenden Ausgaben. Danke für die Anregung. Das war Bodo Nies, Betreiber des Fan-Ex in der Nordkurve. Ja, und auch gerade zurückgekehrt aus Madrid. Danke für das Gespräch. Ja, bitte, gerne. Der Libero. Ja, Covadis, VfL Wolfsburg, für alle, die kein Französisch sprechen, Covadis heißt Wohin des Wegs. Ja, was machen wir denn mit den Spielen gegen Real Madrid? Wie hat es den Verein vorangebracht, auch in der Wahrnehmung? Was machen wir mit dem Rest der Saison? Wie geht das jetzt insgesamt weiter? Was bedeutet das auch für die künftige Entwicklung des Vereins? Und da hilft es ja mal, wenn man ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sich einen Experten von extern mal dazu anhört. Und dieser Mann hat ja in Sachen Fußball wahrscheinlich alles gesehen in seinem Leben bislang. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat, hier im Wölferadio die ganzen Sachen mal durchzusprechen. Ja, er ist Sportkultmoderator, kann man durchaus sagen, hat den Fußball sozusagen Ende der 80er Jahre mit ins Privatfernsehen gebracht und ist auch für Sky im Einsatz. Hallo Uli Potowski. Ja, hallo, du hast fast alles aufgezählt, was ich mache, fast alles. Ja, ein bisschen mehr gibt es ja doch noch, aber das wird vielleicht auch den Rahmen sprengen. Sag mal, Real Madrid, ne? Warum hat es aus deiner Sicht für den VfL nicht gereicht? Ja, schön, dass du fragst aus deiner Sicht. Das ist ja eindeutig, das hat ja jeder gesehen. Am Ende des Tages ist dann doch nochmal da irgendwie ein internationaler Klassenunterschied festzustellen. In solchen Spielen reicht es dann für den VfL Wolfsburg doch nicht. Und wenn man irgendwie nicht die ganz perfekte innere Einstellung zu dem Spiel hat, dass man doch zu den Großen aufsieht und nicht bereit ist, das allerletzte Quäntchen zu geben, dann wird man solche Spiele noch nicht bestehen können, definitiv nicht. Wie bewertest du den Auftritt insgesamt, also Hin- und Rückspiel? Ja, das ist ja das Verrückte am Fußball. Jetzt wollen wir das Hinspiel nicht überbewerten. Da hat natürlich der VfL Wolfsburg ein sehr gutes Spiel gemacht. Und diese Madrilenen, die sind da angekommen, als ob sie gedacht haben, sie sind irgendwie auf dem Dorf und können da irgendwie leicht was mitnehmen. Wolfsburg war ihnen, wenn sie nicht gerade VW fahren, sicherlich ein völlig unbekannter Ort, jedenfalls den meisten. Die wissen gar nicht, wo das in Deutschland einzuordnen ist. Und das sind genau dann für solche Weltstars Probleme. Dann gehen sie mit so einer komischen Einstellung auf den Platz. Aber man muss auch sagen, dass Wolfsburg natürlich an dem Abend ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich finde auch insgesamt, wenn man auf den Kader des VfL schaut, und was da für Spieler drinstehen und welches Potenzial da ist, das merke ich kritisch an, dann hat der VfL mich persönlich in dieser Saison also mehr als enttäuscht. Da kommen wir gleich nochmal gesondert zu. Nochmal kurz zu Real Madrid. Nach dem Hinspiel ja, sind dem VfL Wolfsburg ungewohnte Sympathien und eine große Wahrnehmung entgegengeflogen. Hat das denn nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung des Vereins? Ja, man muss immer sehr vorsichtig sein. Natürlich hat das in diesem Augenblick wirklich eine große Sympathie ergeben für den VfL Wolfsburg, eine Wahrnehmung weit über Deutschland hinaus, dass dieser Verein in der Lage ist, Real Madrid mal 2-0 zu schlagen. Aber jetzt kommt leider wieder das Negative. Dann muss man aber auch bei einem Rückspiel dann in Madrid nochmal ganz anders auftreten, um letztlich das zu bestätigen, was man da ansatzweise gezeigt hat. Und vielleicht steckt in diesem Wort ansatzweise sehr viel drin. Beim VfL geht sehr viel ansatzweise. Und dieses ansatzweise muss verdammt nochmal weg, dass dieser Verein wirklich absolute konstante deutsche und europäische Spitze wird. Wie man das macht, das muss man jetzt wieder andere fragen. Ich bin ja nur derjenige, der von außen drauf schaut. Aber das fällt mir auf, dass am Ende immer noch so das letzte Fünkchen oder mehr als ein Fünkchen fehlt, um dann entscheidend überall mitzusprechen. Aber es ist ein Fakt. Nach dem Hinspiel war der VfL Wolfsburg sehr positiv im Gespräch. Aber dann muss man das auch wiederum, ich sagte es schon, auf Dauer bestätigen. Du warst in der Vergangenheit öfter ja auch selbst in Wolfsburg, hast unter anderem für Sky die Sendung Mein Stadion von dort auch moderiert. Welchen Eindruck hat ja der Verein, das Umfeld, die Fans und so weiter oder auch Wolfsburg an sich auf dich gemacht? Wenn ich schon mal so unterwegs war in anderen Städten, ich werde jetzt keine Namen nennen, dann hat man manchmal das Gefühl gehabt, so, da herrscht auch eine Grundaggression gegenüber bestimmten Dingen. Die hatte ich in Wolfsburg nicht und das hat mir deshalb sehr gut gefallen und ziehe unterm Strich wirklich ein positives Fazit von unseren Besuchen in eurem Fanhaus. Jetzt bist du ja sowas wie ein Urgestein bei allem Respekt der deutschen Fußballszene. Der Fußball ist unwahrscheinlich in Bewegung, hat man gerade im Moment das Gefühl. Es ändert sich unwahrscheinlich viel in die Richtung, ja, Montagsspiele wurden beschlossen oder auch was die Vergabe der Fernsehrechte angeht. Da gab es dann so Begriffe wie No Single Buyer Rule und so einen ganzen Krams. Wenn du das alles so bewertest, die Entwicklung des Fußballs, wo befinden wir uns denn da im Moment? Es ist ohne jede Frage eine schwierige Situation, in der sich der Fußball befindet. Man will mehr Geld haben für eine sicherlich gute Ware. Das streitet auch niemand ab. Man will englische Verhältnisse erzeugen, möglichst. Davon ist man aber noch nicht Jahre entfernt. Man muss aber auch, glaube ich, und das ist dann auch mein Kernsatz zu dem Thema, den Partnern die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Das heißt, Sky als Beispiel. Natürlich, die haben in ihrer Geschichte noch nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt also, es geht auf Dauer auch nicht, dass man die Rechte teurer und teurer und teurer macht und diejenigen, die die Rechte abkaufen, am Ende keine Chance haben, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und da muss sich dann auch der Fußball mal irgendwann hinterfragen, ob es da vielleicht nicht doch noch ja andere Modelle gibt. Und ich höre natürlich auch sehr viel Kritisches aus Fansicht über die vorgesehenen Montagabendspiele. Ich versuche das jetzt mal auszuschalten, dass ich auf der einen Seite Journalist bin, ein Bestandteil dieser Szene, weil ich für Sky arbeite, und auf der anderen Seite bin ich natürlich ein ganz normaler Betrachter. Und diese Montagabendspiele, das liegt mir im Magen, weil das nicht gelernt ist. Das ist irgendwie nicht meine Tradition. Jetzt bin ich aber auch ein alter Mann mit bald 64 Jahren. Als für mich die Bundesliga anfing, da gab es alle 9 Spiele am Samstag um 15.30 Uhr. Das wird es natürlich auch nie wieder geben. Und das ist auch überhaupt nicht möglich, aus vielerlei Gründen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Und am Ende des Tages war ich ja einer, der das komplett verändert hat, 1988, als wir als erster Privatsender damals die Fußball-Bundesliga gekauft haben. Deswegen bin ich in Anführungsstrichen auch mit Schuld an der Entwicklung, dass das Ganze kommerzieller geworden ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das Erlebnis Fußball rundherum ein sehr viel größeres, ein sehr viel, ja, man kann auch sagen, schöneres geworden ist, ein sehr viel spektakuläreres. Und daran ist natürlich dann auch im positiven Sinne das Geld schuld, das da ist, weil man natürlich in der Lage ist, ganz anders zu übertragen, ganz andere Bilder zu liefern. Ich will jetzt nicht das große Loblied auf mein Unternehmen oder nicht mein Unternehmen, aber auf Sky singen, aber was dort verändert wurde, in den letzten 20, 25 Jahren, was die technische Übertragung angeht, was die Inhalte angeht, das sind Quantensprünge. Und trotzdem sage ich dann am Schluss nochmal diesen Satz: Man muss immer aufpassen, immer, dass man nicht übertreibt. Denn alles im Leben ist endlich. Und auch die Steigerung von Rechtekosten. Das ist auch angesprochen, du weißt das ja selber noch aus eigener Erfahrung, mit Anpfiff damals bei RTL oder wenig später dann mit RAN bei Sat.1, da hat sich auch unwahrscheinlich viel verändert, auch in der Berichterstattung. Ist das alles zum Positiven auch für den Fußball gewesen oder wünschst du dir manchmal, das Rad dann nochmal zurückdrehen zu können? Selbstverständlich ist nicht alles positiv gewesen. Das wäre ja albern, wenn man das behaupten würde. Aber ich glaube, dass man sehr, sehr viel Positives geschafft hat. Also ich erinnere mich an die Zeit zurück, als es am Samstag die Sportschau gab und man hat eingeschaltet und dann hat wer auch immer gesagt, Adi Vorler, wir übertragen heute 3 Bundesligaspiele, nämlich A gegen B, C gegen D und E gegen F, und mein Verein war wieder nicht dabei. Habe ich mich tierisch geärgert früher als kleiner Junge. Das hat sich ja alles komplett geändert. Ich kann also alles sehen, wenn ich will, und noch viel mehr, muss man ja fast sagen. Das ist, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung. Was die negative Entwicklung ist, dass ich finde, dass die Spieler ein bisschen so reingewaschen daherkommen. Es sind fast immer die gleichen Statements, die man einfängt. Jetzt könnte man sagen, das liegt auch an euch Reportern. Das glaube ich übrigens nicht. Aber es ist wirklich in der Tat so, dass man merkt, dass die Spieler und die Offiziellen gelernt haben, mit den Medien nochmal anders umzugehen. Und deswegen fehlt an der einen oder anderen Ecke so das Echte, das Wahre, das, was ich als älterer Fußballfreund noch kennengelernt habe. Mein Vater, der hat in Gelsenkirchen-Schalke auf der Zeche gearbeitet und der hat Mitspieler oder Spieler von Schalke 04 sind damals privat zu uns nach Hause gekommen, und dieser Spieler hat in der Woche auf der Zeche gearbeitet und am Wochenende in der Lizenzspielermannschaft von Schalke 04 gespielt. Sowas wird es nie wieder geben, das brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber so das Herz des Fußballs und die Seele des Fußballs, das ist was oft ganz anderes als das, was uns dargeboten wird und was uns präsentiert wird. Jetzt wären wir eigentlich wieder bei der kritischen Antwort, die ich vorhin gegeben habe. Wenn man mit ganzem Herzen für einen Verein spielt, mit dem letzten Funken Leidenschaft, dann sieht das manchmal ein bisschen anders aus als in Madrid. Das ist nur so meine Anmerkung. Lassen wir mal so stehen. Eine Frage kann ich dir natürlich nicht ersparen. Du bist ja momentan auf einem ganz anderen Parkett unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich bei Let's Dance. Tust du dich angenehm hervor, sagen wir es mal so. Wann sehen wir dich denn auch mal im Dschungelcamp? Ja, das wäre natürlich die logische Schlussfolgerung. Promi-Dinner, Let's Dance, Dschungelcamp. Aber ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Let's Dance ist in der Tat ein Format, bei dem es auch um sportliche Aktivitäten geht. Ich gebe aber gleich zu, nicht bei mir. Ich sehe das sehr, sehr lässig. Ich habe in meinem Leben nicht getanzt. Aber es ist komisch. Man verbeißt sich dann plötzlich doch auch in diese Aufgabe. Und ich habe riesengroßen Respekt jetzt seit Wochen vor den Profitänzern, weil die trainieren jeden Tag, Achtung, Montag, Sonntag, 6 bis 8 Stunden. Das ist ein kompletter Sport mit ganz vielen geistigen und auch psychischen und physischen Anforderungen. Also da muss ich sagen, großen Respekt. Ich habe vorher auch oft gelacht über Tänzerinnen und Tänzer. Das, was die da machen, puh, Hut ab. Und wer das mal probiert hat, der wird das auch erfahren. Ich mache das, ganz ehrlich, das hört man dann nicht gerne. Da gibt es auch ein ganz ordentliches Honorar für. Das ist einer der Gründe, warum ich das mache. Ich sage das auch in aller Offenheit, auch wenn mich dafür Leute angreifen. Auf der anderen Seite war es so, dass ich mal wieder ein bisschen zur Bewegung gezwungen wurde. Und drittens, was gibt es als Sportgerät Schöneres als meine Partnerin Katrin zum Beispiel? Ja. Ach komm, sind wir doch mal höflich. Du machst doch eine super Figur da. Naja, das vielleicht nicht, aber es ist ganz komisch. Es gibt Leute, ja, die ich glaube, die begreifen das, was ich sage. Weil, weißt du, alles wird unter Leistungs- und Zwang gestellt und großen Druck und das muss immer alles perfekt sein. Bei mir kann es nicht perfekt sein und es ist mir scheißegal. Ich mache es so gut, wie ich kann. Und für mich selber, nur für mich selber, ist das überragend, dass das andere so nicht sehen, ist ganz logisch. Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. Dann machen wir die letzte Frage nochmal zum Thema Fußball. Ja, ein paar Spiele sind es noch diese Saison. Was ist für ein VfL Wolfsburg denn noch drin? Ja, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil diese Mannschaft einfach auch auswärts für mich immer wieder überraschend schlecht spielt. Ich glaube, dass der VfL Wolfsburg dennoch am Ende irgendwie Platz 5, Platz 6 oder sowas einnehmen wird. In dieser Größenordnung muss man das wohl einordnen und alles andere, und das muss man dann auch mit dieser Nachhaltigkeit sagen, wäre dann schon eine riesen Enttäuschung. Ui, mit Platz 5 und 6, da bist du aber optimistischer als ich es bin. Ja, müssen wir wohl mal abwarten. Ja, das war Kult-Sportmoderator und der exzellente Tänzer Uli Potowski. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Kurzpassspiel. Der ein oder andere hat es ja sicherlich mitbekommen. Bei der bevorstehenden Fußball-EM schickt das ZDF eine Frau als Kommentatorin ins Rennen, kommentiert also die Männerspiele. Oh, da gab es dann hinterher gleich wieder einen Shitstorm. Ja, die kann doch höchstens mal die Kabine feucht durchwischen. Oder dann labert die uns einen Blumenkohl ans Ohr. Oder dann ist die nicht pünktlich da, weil sie noch bei Ikea war. All solche Sprüche finde ich natürlich überhaupt nicht gut, sowas. Jedenfalls hat die ARD auch sofort reagiert und hat sich gedacht, was das ZDF kann, können wir schon lange in puncto Frauen, und deswegen werden die Spiele von Steffen Simon kommentiert. Dann ist rausgekommen, dass ja der große Retter von Hannover 96, sollte er denn noch einer werden, der Jugendtrainer Stendel, der da jetzt von Thomas Schaaf übernommen hat, dass der weiter sein Jugendtrainergehalt bekommt. Ja, gut, wenn er es dafür macht, meinetwegen, aber das ist natürlich schon ein Ding, finde ich. Aber viel mehr Geld ist ja auch nicht da bei Hannover, denn der Überfall auf die Spielhalle hat ja nicht geklappt. Und dann gibt es noch Wichtiges zu vermelden aus der ersten israelischen Liga. Maccabi Tel Aviv heißt dort ein Club. Und dort hat der Spieler Eran Zahavi einen nationalen Torrekord aufgestellt. Und weil er nämlich doppelt traf im letzten Spiel, steht er nach 30 Spielen schon bei 31 Treffern. Tja, und der bisherige Rekord lag bei 30 Treffern und stammt aus der Saison 1954-55. Aufgestellt von Claudio Pizarro. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Kombinationsspiel. Und das heißt, wir sind beim Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag. Ja, da muss was gehen. Da muss was gehen. Sieht auch Dieter Hecking so. Mit Richtung jetzt auf die Bundesliga. Ja, wir müssen den Kopf hochnehmen. Das ist die nächste Herausforderung, die diese Mannschaft bewältigen muss, die in den letzten Jahren fantastisch arbeitet. Ja, und es wird nicht einfach, weil so eine Enttäuschung muss man auch erstmal verarbeiten in der Kürze der Zeit. Aber ich glaube an Sie, dass Sie am Samstag auch wieder in Bremen auf dem Platz stehen und wieder alles geben werden, um dann in der Bundesliga vielleicht doch nochmal die Wende herbeizuführen. Ja, aber auf der anderen Seite steht ein Gegner, der im wahrsten Sinne des Wortes um die Existenz kämpft. Da ist richtig Abstiegskampf angesagt in Bremen. Und darüber möchte ich sprechen mit Frank Ordenewitz, Vereinslegende bei Werder Bremen und ja, Chefscout für den Nachwuchsbereich. Hallo Frank. Hallo. Ja, vor dem Spiel gegen uns sieht es ja nicht so gut aus. Relegationsplatz ist momentan angesagt. Wie dramatisch ist denn die Lage bei euch? Ja, ist natürlich sehr, sehr ernst und angespannt die Lage. Ist gar keine Frage. Da steht natürlich sehr viel auf dem Spiel für den Verein. Was würde denn ein Abstieg für Werder bedeuten? Ist man sich da der Lage eigentlich schon bewusst? Ja, bewusst ist uns das mit Sicherheit, aber ja, die Auswirkungen, ja, die, glaube ich, die kann von uns so richtig, glaube ich, noch keiner abschätzen. Aber ja, es wäre natürlich ein Riesenproblem für den Verein, ja. Jetzt fragen sich ja viele, die den Verein, die Werder Bremen über Jahre verfolgt haben, Dauergast in der Champions League früher gewesen, was ist denn mit diesem Verein passiert? Wie konnte es denn so weit kommen? Ja, wir hatten natürlich jahrelang ein paar gute Jahre, als wir noch Champions League gespielt haben. Und ja, wenn du dann mal nicht mehr da reinkommst und du dann trotzdem noch die Spiele an den Backen hast, die viel Geld kosten, ja, die Gehälter und alles läuft weiter. So, dass wir gezwungen waren, nachher ja, unseren besten Spieler zu verkaufen. Und ja, dann kriegt man irgendwann ein Problem, ne? Aber dass es natürlich so groß wird, das hätte keiner von uns gedacht, ist klar. Das heißt, die Lücken konnten auch nicht qualitativ adäquat gefüllt werden durch die Abgänge. Ist denn das berühmte Werder-Näschen für Verpflichtungen einfach abhanden gekommen? Ja, das sieht ganz anders aus, ja, dass die Spieler, die wir geholt haben, sei es, ich glaube, gar nicht mal eher sportlich, aber wenn man das so sieht, wie sie im Moment agieren, dann ist das doch, glaube ich, eher eine Kopfsache, weil ich glaube, das sind die Spieler nicht gewohnt, so ein Abstiegskampf. Ich habe das ja selber mal miterlebt, ein Jahr mit Köln. Und das ist schon was anderes, als wenn du, ich sag mal, um die UEFA-Cup-Plätze oder sonst was spielst. Also Abstieg ist, hat nochmal seine eigenen Gesetze, ne? Das heißt, eigentlich hat die Mannschaft ziemlich die Qualität, zumindest für den Klassenerhalt, aber ja, im Kopf spukt das Abstiegsgespenst. Ja, ich glaube schon, weil Qualität haben die Jungs eigentlich. Wie gesagt, im Abstiegskampf, da musst du fighten, da musst du beißen, da nützen dir die spielerischen Elemente nicht so sehr viel. Ne? Jetzt stand diese Woche in der Zeitung auch noch zu lesen, die Spieler hätten sich nochmal für den Trainer stark gemacht. Was ist Viktor Skripnik für ein Typ? Wie verpackt er die ganze Situation? Ja, wie verpackt er das? Ich kenne ja jetzt Viktor ja, aus unserer Zeit hier im Nachwuchsleistungszentrum. Und ja, er ist ein absoluter Fachmann, was den Fußball angeht. Ja, so menschlich ist er natürlich ein sehr ruhiger Typ. Ich glaube, das sieht man ja auch am Spielfeld dran. Aber rein fachlich ist er sehr gut. Und wir hoffen, dass er ja, die restlichen 5 Spiele jetzt so gestaltet, dass wir in der Bundesliga bleiben. Die letzten Spiele haben ja gezeigt, fällt Pizarro bei euch aus? Ja, der ist trotz seines hohen Alters eigentlich für euch unverzichtbar, würde ich sagen. Dann sieht es auch nicht so gut aus, wenn er nicht mit dabei ist. Wer sind denn aber eigentlich die Spieler, die in die Bresche springen müssen, wenn Pizarro ausfällt? Wer sind da die Schlüsselspieler bei euch? Ja, was heißt Schlüsselspieler? Ich glaube, du kannst, das kommt hier nicht auf ein oder zwei Spieler an. Du kannst hier nur im Abschiedskampf als Mannschaft bestehen. Also da, ich sag mal, klar sind dann so Leute wie Clemens vielleicht gefragt, die Mannschaft zu führen und anzuspornen, anzufeuern, heiß zu machen, das ist ganz klar. Aber insgesamt, glaube ich, muss die Mannschaft, ja, dem muss jetzt bewusst sein, was die Stunde geschlagen hat, ne? Jetzt kommt ja mit dem VfL Wolfsburg am Samstag eine Mannschaft, wo es zumindest in der Liga auch nicht so besonders gut läuft. Wenn du von draußen drauf guckst, woran liegt das bei Wolfsburg aus deiner Sicht? Was meinst du, was sind da die Gründe, dass man so hinter den Erwartungen geblieben ist? Also wir wären froh, wenn das bei uns so laufen würde. Also ich weiß nicht, vielleicht sind die Ansprüche jetzt auch schon ein bisschen gestiegen in Wolfsburg. Es kommt natürlich, wenn man immer oben mitspielt, das ist dann immer die Kehrseite. Und ja, man hat immer mal wieder Phasen in der Saison, wo es nicht ganz so gut läuft. Und dann muss man versuchen, durchzukommen. Aber wir haben natürlich auch, Wolfsburg hat natürlich auch einige junge, zwar sehr gute Spieler, aber auch noch viele junge Spieler drin und ja, die sind vielleicht auch noch nicht so weit, dass sie in der ganzen Saison kontinuierlich ihre Leistung abrufen können. Ne? Wie nimmt man in Bremen die Nordclub-Konkurrenz Wolfsburg so in den letzten 2-3 Jahren wahr? Ja, wir verfolgen das oder ich verfolge das natürlich, ist ja klar. Es sind viele, sind ja einige Leute, ich sag mal, der Klaus ist jetzt bei euch, den Dieter Hecking, den kenne ich selber persönlich noch, aber man verfolgt das schon, ist klar. Ne? Das ist klar. Wir hätten natürlich gerne noch die finanziellen Möglichkeiten, die der VfL hat. Da guckt man natürlich ein bisschen mit Neid drauf, ist klar. Aber gerade, du hast die Möglichkeiten angesprochen, die der VfL hat. Hat es dich denn dann überrascht, dass man ja sehr wahrscheinlich das internationale Geschäft verpassen wird in Wolfsburg? Ja, was heißt überrascht? Das sind ja immer so genau wie, ich sag mal, es sind immer so 5, 6, 7 Mannschaften, die oben um die Champions League mitspielen. Und ich sag mal, der Rest spielt gegen Abschied. Das ist ja leider so geworden bei uns oder in der Bundesliga. Wir haben eine Mannschaft, die immer vorweg marschiert, die müsste eigentlich in einer anderen Liga spielen. Und dann hast du noch ein paar Mannschaften, die um Champions League mitspielen und der Rest spielt gegen Abstieg. Und ja, dann entscheiden natürlich immer Kleinigkeiten nachher. Nochmal eine Frage zu deinem Job. Du bist ja sozusagen oberster Talentsucher bei Werder Bremen. Muss man sich das so vorstellen, du stehst dann jede Woche bei der C-Jugend von Kickers Emden auf dem Platz oder fliegst nach Kapstadt und dann nach Buenos Aires und versuchst da die entsprechenden Talente, Jugendspieler zu sichten? Ich bin ja Chefscout vom Nachwuchsleistungszentrum, also von der Jugendabteilung spricht. Das heißt, bis zur 19. Und wir schauen im Jugendbereich natürlich hauptsächlich in Deutschland, teilweise auch im Ausland, aber wir versuchen uns ja schon auf dem deutschen Markt zu bedienen. Das heißt aber, wenn du irgendwo am Fußballplatz stehst und dir ein Nachwuchsspiel anguckst, da stehen dann außer dir noch die Scouts von den ganzen anderen Nordclubs und den ganzen anderen Vereinen. Ja, das ist ja mittlerweile so. Also das geht ja immer früher los, dass die Jungs beobachtet und geholt werden. Und wenn dann irgendwelche besonderen Auswahlmaßnahmen oder Spiele sind, ist klar, da stehen natürlich dann Unmengen von Scouts und nicht nur Scouts, sondern auch Berater. Ne? Aber das ist, glaube ich, schon normal geworden. Wie überzeugst du dann jemanden, zu Werder Bremen zu kommen? Ja, wie überzeuge ich? Wie überzeugen? Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so Ja, habe ich gedacht, man könnte es mal probieren. Weil wir haben andere Vereine, ich sag mal, da gehört ihr sicherlich auch zu, die ganz andere Möglichkeiten haben, Eltern oder Jungs zu überzeugen. Und wir müssen da andere Wege finden, aber ich glaube, die behalte ich lieber für mich. Ach, wir sind doch unter uns, das hättest du ruhig erzählen können. Nein, kann ich natürlich voll verstehen. Eine Frage kann ich dir natürlich nicht ersparen. Ein Satz, der immer mit dir verbunden sein wird, ist, machet Otze. Kannst du es noch hören? Wie oft hörst du sowas? Wie geht's dir damit? Ja, für mich, ich höre es natürlich noch sehr oft, ist ja ganz klar. Und man liest es ja auch immer wieder, jetzt zuletzt ja nach der Darmstadt-Geschichte und auch bei unseren Spielern, die sich da ihre gelben Karten geholt haben. Das hört man natürlich immer und immer wieder, aber ich habe mich daran gewöhnt, also mich stört auch nicht. Das ist, gehört irgendwie mit dazu mittlerweile. Gut, werden wir nochmal sportlich. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Ja, ich hoffe natürlich, dass die Wolfsburger ein bisschen kaputt sein werden vom Champions League-Spiel und dass unsere Jungs gut drauf sind und wir dann 3 Punkte einfahren können. Weil wir die doch etwas besser gebrauchen können. Und sportlich, also eher torreich, wie es in der Vergangenheit bei Bremen-Wolfsburg ja gerne mal der Fall war, oder auch sehr umkämpft? Ja, sehr umkämpft auf jeden Fall. Torreich, ja gut, das weiß man nicht, aber mir würde auch ein 1-0 für uns reichen. Das heißt 1-0, das wäre auch dein Tipp? Ja, da muss ich ja dabei bleiben, ne? Ach, du kannst auch 1-0 auf Wolfsburg tippen. Kannst ja noch einen aussuchen, wenn du möchtest. Ja, dann bleibe ich schon so. Wenn ich das einmal ausgesprochen habe, dann bleibe ich auch dabei. Ja, wir hoffen natürlich mal wieder auf einen Auswärtssieg. Könnte unserer Bilanz auch nicht schaden. Das war Frank Ordenewitz, Vereinslegende von Werder Bremen und natürlich Experte für den Verein und Chefscout des Nachwuchsleistungszentrums unseres Nordkonkurrenten. Vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe so ein komisches Gefühl am Kopf. Ne? Der Doktor untersucht und macht so Tests und sagt, ich fürchte, bei Ihnen fehlt das Gehirn. Aber dann machen wir nochmal so einen Test mit dem MRT am besten. Wir schieben Sie da mal in die Röhre. Ne? Gesagt, getan. Ne? Eintracht Braunschweig-Fan legt sich auf die Trage da, wird dann reingefahren in die Röhre. Auf einmal fängt das Gerät furchtbar an zu piepen. Ne? Er wird wieder rausgezogen. Was ist denn jetzt los? Und dann sagt die Krankenschwester, das Gerät hat gerade angezeigt, Flaschenboden bitte zuerst einführen. Ja, ich sag's nicht gerne. Alles hat ein Ende und auch das Wölferadio ist vorbei, zumindest die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wie es euch gefallen hat, ob ja, nein, vielleicht doch und auch warum, schreibt mir bei wolfsblog.de logischerweise oder auf der Facebook-Seite. Gerne auch immer liken, teilen, hast du nicht gesehen. Ich bedanke mich bei Sebastian für die inhaltliche und Norman für die technische Unterstützung, wie immer. Und ja, dann wollen wir mal gucken gegen Bremen, wie es denn läuft. Wäre ja schön, wenn wir dann tatsächlich nochmal die Punkte einfahren würden.